فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Und nicht du hast geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen. Mit geworfen ist hier gemeint, dass in dieser Schlacht von Badr warf der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eine Faust voll von Sand Richtung der feindlichen Armee. Und Allah ließ diesen Sand in die Augen jedes Feindes gelangen. Und ihnen wurde das Sehen erschwert. Ja, und das alles ist mit der Erlaubnis von Allah passiert. Und hier sehen wir diese schöne Ausgeglichenheit von Planung und Aktion und dem Verlassen auf Allah. Ja, er warf, er nahm den Sand und warf. Und er versammelte dort die Armee und er machte Dua. Aber wo der Sand gelandet ist, das war nach Allahs Entscheidung. Ja, aber nicht zu Hause sitzen und warten und die Hände aufeinander falten und hoffen aber, dass alles schon irgendwie in Ordnung geraten wird. Das ist eure Prüfung und wisset, dass Allah die List der Ungläubigen abschwächt. Wenn ihr nach einer Entscheidung sucht, so ist nunmehr die Entscheidung zu euch gekommen. Und wenn ihr aufhört, so ist es besser für euch. Ja, das ist jetzt die Feinde werden angesprochen. Wenn ihr eine Entscheidung sucht, so ist nun eine Entscheidung gekommen. Die Mekkaner hatten vor dem Auszug zu dieser Schlacht an den Tüchern der Kaaba stehend dieses Bittgebet gemacht, dass oh Allah, heute gibt den Sieg demjenigen, der auf Wahrheit, auf Haq ist. Ja, weil so jeder denkt irgendwo, dass er auf der Wahrheit wäre. Und Allah sagt hier, فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ, so ist nun die Entscheidung zu euch gekommen. Wer hat gesiegt? Der auf Haq ist. Also müsstet ihr doch eigentlich jetzt die Wahrheit anerkennen. Und wenn ihr aufhört, so ist es besser für euch. Aber wenn ihr dazu zurückkehrt, kehren wir auch zurück. Und eure Schar wird euch nichts nützen, auch wenn sie zahlreich sein sollte. Und wisset, dass Allah mit den Gläubigen ist. O, die ihr glaubt, gehorcht Allah und seinem Gesandten und kehrt euch nicht von ihm ab, wo ihr doch hört. Und seid nicht wie diejenigen, die sagen, wir hören, wo sie doch nicht hören. Gewiss, die schlimmsten Tiere bei Allah sind die Tauben und Stummen, die nicht begreifen. Ja, warum hören sie nicht? Worauf hört der Mensch nicht? Auch wenn die Töne an sein Ohr gelangen, worauf hört er trotzdem nicht hin, was für ihn nicht von Interesse ist? Ja, weil das, was von unserem Interesse ist, dort hören wir sogar die leisesten Töne, hören wir ganz genau. Ja, warum? Weil unser Interesse in dieser Sache drin ist. Wenn Allah von ihnen etwas Gutes gewusst hätte, hätte er sie wahrlich hören lassen. Und wenn er sie hätte hören lassen, so hätten sie sich dennoch widerstrebend abgekehrt. Ja, warum? Allahs Wort hören zu dürfen, ist eine große Gnade, ist eine große Gelegenheit. Wenn es einem nicht gelingt oder wenn Allah das einem nicht gewährt, dann sollte man sich wirklich Sorgen machen, dass warum gewährt Allah uns nicht, dass wir sein Wort hören dürfen? Ja, wie Kinder zum Beispiel, wenn die ja, gezwungen fast werden, zu einem Vortrag mitzugehen, was tun die dann? Die spielen dann trotzdem mit ihren Fingern, mit kleinen Spielsachen, die hören trotzdem nicht aufmerksam zu. Gut, das sind Kinder, kein Problem. Aber was ist, wenn Erwachsene sich immer noch so benehmen? Ja, deswegen immer, wenn die Gelegenheit ist, Koran, über den Koran, über Allahs Din etwas zu hören, aufmerksam zuhören, versuchen zu verstehen, versuchen es aufzunehmen, das Herz hinwenden. Ja, und dran denken, die Höllenbewohner werden so sprechen, dass لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, das hätten wir doch zugehört, hätten wir doch unseren Verstand gebraucht, dann wären wir jetzt nicht unter den Bewohnern, unter den Bewohnern des lodernden Höllenfeuers. Ja, das heißt, um zu Khair, um zu Gutem zu gelangen und es einzunehmen, ist der erste Schritt, mit frohem und offenem Herzen zuzuhören. O, die ihr glaubt, leistet Allah und dem Gesandten Folge, wenn er euch zu dem aufruft, was euch Leben gibt. Und wisset, dass Allah zwischen dem Menschen und seinem Herzen trennt und dass ihr zu ihm versammelt werdet. Ja, und was gibt uns Leben? Uns gibt Leben der Ruf Allahs, Iman und die äußerste Bemühung für den Iman. Ja, Dschihad gibt dem Muslimen Leben. Und zwar Dschihad nicht nur in der Kampfhandlung, was Qital genannt werden würde, sondern das würde ja bedeuten dann, wenn kein Kriegsfall da ist, wenn keine Schlacht geschehen da ist, dass dann alle anderen sitzen und sich ausruhen. Nein, das bedeutet alles versuchen, um den Koran zu verstehen, den anderen ein Verständnis davon zu bringen. Und dafür ist eine große Mühe nötig. Darin ist Leben für die Gläubigen, wenn sie sich für das Gute, für das Gerechte, für das Wahrhaftige abmühen. Und nicht nur anderen Interessen, die niederer Natur sind, sich dafür nur abmühen. Ja, um Koran zu dienen, ist auch ein großer Dschihad, der selbst im Koran so genannt wird. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Und bemühe dich gegen sie damit ein großes Abmühen. Ja, nämlich im was? Im Überbringen des Koran. Und hütet euch vor einer Versuchung, die nicht nur besonders diejenigen von euch treffen wird, die Unrecht taten, und wisset, dass Allah streng im Bestrafen ist. Ja, denn wenn der Mensch die Wahrheit nicht erfährt, dann fällt er in Unrecht, in Sünde. Und wenn dann Warner da sind, die für Recht, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit einstehen, dann wird die Strafe abgewandt. Aber Allah sagt, wenn diese nicht da sind, dann werden alle erfasst. Die, die das tun und die, die das nicht tun. Und gedenkt, als ihr wenige wart und auf der Erde unterdrückt wurdet und fürchtet, dass euch die Menschen wegschnappen würden. Und fürchtetet, dass euch die Menschen wegschnappen würden. Da hat er euch Zuflucht gewährt, euch mit seiner Hilfe gestärkt und euch mit einigen von den guten Dingen versorgt, auf das ihr dankbar sein möget. O, die ihr glaubt, verratet nicht Allah und den Gesandten und handelt nicht verräterisch in Bezug auf die euch anvertrauten Güter, wo ihr wisset. Und wisst, dass euer Besitz und eure Kinder eine Versuchung sind und dass es bei Allah großartigen Lohn gibt. O, die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, bestimmt er euch eine Unterscheidungsnorm, tilgt euch eure bösen Taten und vergibt euch, und Allah besitzt große Huld. Ja, deswegen müht man sich ja auf Allahs Weg oft nicht ab, wegen den Schwächen, wegen den Versuchungen, wegen den Genüssen, die einem wichtiger erscheinen, weswegen man dann auch veruntreut, weswegen man dann auch etwas unterschlägt, weswegen man sich etwas ablenken lässt. Ja, all dies, Allah warnt davor, dass lasst euch nicht davon abbringen, ja, der Wahrheit, den Weg der Wahrheit zu gehen und die Wahrheit der Wahrheit zu dienen. Ja, und wenn man auf diesen Weg wandelt, gibt Allah dann also einem auch diese Unterscheidungsnorm. Denn oft ist es auch schwierig für uns zu unterscheiden, nicht nur zwischen falsch und richtig, wahr und unwahr, sondern auch zwischen wichtiger und wichtig und unwichtig. Ja, und Allah hilft dann einem darin, dass wo sind Besitz und Kinder eine Versuchung und wo sind sie eine Verantwortung, die nicht vernachlässigt werden darf. Wo ist eine Pflicht wichtiger und wo ist eine freiwillige Tat vielleicht auch mal beiseite zu stellen, weil eine Pflicht sonst vernachlässigt wird. Ja, sie lässt uns also mit Allahs Hilfe, Allah gibt uns dann ein, wenn wir diese Bedingungen erfüllen, dass wir die Prioritäten richtig erkennen, ausgeglichen sein können, jedem sein Recht geben können. Ja, nicht nur einer Sache widmen und dafür anderes vernachlässigen. Und wenn das mal passiert, dass man etwas anderes vernachlässigt, dann für ein großes Opfer. Ja, so wie die Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die vieles opferten und vieles dementsprechend sich nicht mehr kümmern konnten. Aber warum? Weil sie etwas Großes leisteten, weil sie ein großes Opfer brachten, von dem wir heute noch zehren, weil sie den Islam in der ganzen Welt verbreitet haben. Und Allah besitzt große Huld. Und als diejenigen, die ungläubig sind, gegen dich Ränke schmiedeten, um dich festzusetzen oder zu töten oder zu vertreiben, sie schmiedeten Ränke und auch Allah schmiedete Ränke, aber Allah ist der beste Ränkeschmied. Ja, das war, als die Feinde von Propheten sallallahu alaihi wasallam vor der Auswanderung sich im Dar al-Nadwa, im Beratungshaus quasi, sich versammelten und sich so berieten, dass was sollen wir jetzt reicht, jetzt werden wir gegen den Gesandten, also gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vorgehen, sollen wir ihn gefangen halten, sollen wir ihn vertreiben, sollen wir ihn töten. Und dann schließlich sich verabredeten, dass einer aus jedem Stamm zusammenkommen würde und sie als Gruppe gemeinsam gegen ihn vorgehen würden, weil kein einzelner Stamm die Verantwortung übernehmen wollte. Und so entschieden sie also, das Leben des Propheten sallam anzugreifen. Aber Allah half dem Propheten sallam und er entkam ihnen. Der Befehl zur Auswanderung wurde ihm gegeben. Und ohne dass die Kuffar ihn sahen und bemerkten, ging er also fort. Und sein Leben wurde von Allah bewahrt. Und Allah ist der beste Ränkeschmied. Und wenn ihnen unsere Zeichen verlesen werden, sagen sie, wir haben es bereits gehört. Wenn wir wollten, könnten wir fürwahr etwas Gleichartiges sagen. Das sind nur Fabeln der Früheren. Und als sie sagten, O Allah, wenn dies tatsächlich die Wahrheit von dir ist, dann lasse auf uns Steine vom Himmel regnen oder bringe schmerzhafte Strafe über uns. Ja, das sind alles hochmütige Art und Weise, wie sie also hier verfahren und reden. Aber Allah würde sie nimmer strafen, solange du unter ihnen bist. Und Allah würde sie nimmer strafen, solange sie um Vergebung bitten. Ja, also diese Dinge können die Strafe abwehren. Einmal, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam unter ihnen war, wie wir auch vorher immer schon gelesen haben, die Gesandten haben immer die Gemeinde verlassen und dann kam die Strafe über sie. Und hier sagt Allah auch, dort, wo um Vergebung gebeten wird, dort kommt die Strafe von Allah nicht herab. Deswegen, sobald eine Not, ein Drangsal, ein Problem erscheint, immer direkt zum Istighfar eilen und Allah um Vergebung bitten. Und was haben sie nun, dass Allah sie nicht strafen sollte, wo sie euch von der geschützten Gebetsstätte abhalten? Und sie waren nicht ihre Beschützer. Ihre Beschützer sind ja nur die Gottesfürchtigen, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Ja, der Beschützer der geschützten Gebetsstätte sind ja eigentlich die Gottesfürchtigen. Und ihr Gebet beim Haus ist nur Pfeifen und Klatschen. Hier sind einige Rituale und Arten und Weisen der Mushrikin beschrieben. Kostet nun die Strafe dafür, dass ihr stets ungläubig wart. Diejenigen, die ungläubig sind, geben ihren Besitz aus, um von Allahs Weg abzuhalten. Sie werden ihn ausgeben und hierauf wird es eine gramvolle Reue für sie sein. Ja, also hier wird Allah deutet darauf hin, dass die, die gegen Allahs Sache arbeiten, die mühen sich ja auch ab und opfern. Ja, und sie erwarten aber dafür gar nichts. Sie werden ihn ausgeben und es wird eine Reue für sie sein. Hierauf werden sie besiegt werden. Und diejenigen, die ungläubig sind, werden zur Hölle versammelt werden. Also dieser erwartet solch ein Ende. Und ihr müht euch nicht ab für Allahs Sache, für Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit und all diese edlen Werte, die Allah euch offenbart hat. Ihr wollt euch dafür nicht abmühen, obwohl euch Allah dafür vortrefflichen Lohn versprochen hat. Damit Allah das Schlechte vom Guten sondere und das Schlechte übereinander tue, es alles zusammenhäufe und in die Hölle bringe. Das sind die Verlierer. Sagt zu denen, die ungläubig sind, wenn sie aufhören, wird ihnen vergeben, was bereits vergangen ist. Wenn sie aber dazu zurückkehren, so hat sie schon die Gesetzmäßigkeit an den früheren vollzogen und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt. Ja, und das ist religiöse Verfolgung, die die Muslime in Mekka erfahren hatten. Und bis die Religion gänzlich Allahs ist. Wenn sie jedoch aufhören, so sieht Allah wohl, was sie tun. Und wenn sie sich abkehren, so wisset, dass Allah euer Schutzherr ist. Wie trefflich ist der Schutzherr und wie trefflich ist der Helfer. Ni'mal Mawla wa ni'man Nasir. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته